Das klingt tatsächlich sehr dramatisch. Aber warum sind Insekten eigentlich so wichtig? Viele Menschen würden sich bestimmt freuen, wenn sie nicht mehr so viele von diesen kleinen Tieren zu Gesicht bekämen. Schließlich sind in Deutschland etwa 2,8 Millionen Menschen allergisch gegen Insektengift. Für die Betroffenen tut mir das natürlich ausgesprochen leid. Und ich kann gut nachvollziehen, dass manche Menschen dadurch eine gewisse Abneigung gegen Insekten haben. Doch entgegen der allgemeinen herrschenden Meinung sind sehr viele Insektenarten nicht nur für die Natur, sondern auch für den Menschen äußerst nützlich, beziehungsweise sogar überlebenswichtig. Aha, inwiefern? Gestatten Sie mir, einige Fakten zu nennen. Erstens gehören Insekten schon seit jeher zum Bild unseres Planeten. Tatsächlich zählen sie sogar zu den ältesten Lebewesen der Erde. Heute gehen wir davon aus, dass die Erde schon seit etwa 400 Millionen Jahren von Insekten bevölkert ist. Also gab es sie schon lange vor den ersten Dinosauriern. Hinzu kommt, dass die Insekten etwa 3/4 aller bekannten Tierarten ausmachen. Und das sind schätzungsweise zwischen 7 und 8 Millionen. Nach allem, was wir heute über die Funktionsweise des Ökosystems der Erde wissen, kann man wohl sagen, dass wir als Menschen ohne Insekten auf Dauer nicht überleben könnten. Für das menschliche Überleben sind sie ganz einfach unabdingbar. Oh, ist es wirklich so ernst? Ja, das kann man wohl sagen. Auch wenn viele sich das kaum vorstellen können und im Übrigen auch nicht darüber nachdenken, warum Insekten so wichtig für uns sind. Wenn man sich aber das wohl bekannteste Paradebeispiel, die Bestäubung, anschaut, dann versteht man gleich besser, mit welchen Folgen die Menschen zu rechnen haben, wenn der Insektenbestand dramatisch abnimmt. Alle Blüten brauchen für die Bestäubung Insekten. Ohne diese kleinen Helfer müssten wir nach und nach viele Obst- und Gemüsesorten ganz von unserem Speiseplan streichen. Wir könnten keinen Tee, keinen Kaffee und keine Schokolade mehr genießen und würden auch keine Äpfel und keine Tomaten mehr bekommen. Sie können mir glauben, die Liste der Lebensmittel, die es dann nicht mehr zu kaufen gäbe, wäre sehr lang. Wie schnell würde dieser Prozess voranschreiten? Natürlich würde das nicht über Nacht passieren, aber vielleicht doch schneller, als man allgemein annehmen würde. Im besten Fall hätten wir zunächst nur mit kleineren Einschränkungen zu rechnen. Denn die meisten europäischen Feldfrüchte, wie zum Beispiel der Weizen, werden eher durch den Wind bestäubt. Im Gegensatz dazu sind aber etwa 80% aller Wildpflanzen auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. Betroffen wäre außerdem, und daran denken die wenigsten, die Textilbranche. Denn auch die Baumwollpflanzen werden von Insekten bestäubt. Manche würden sagen, na, dann weichen wir eben auf Wolle aus. Doch dabei muss man bedenken, dass die Futterpflanzen der Schafe auch von der Bestäubung durch Insekten abhängig sind. Und so weiter und so fort. Das Insektensterben hat also sehr weitreichende Folgen. Das hört sich wirklich so an, ja. Doch das ist noch nicht alles. Die zweite große Aufgabe, die die Insekten ständig übernehmen, besteht darin, unsere Welt sauber zu halten. Der ganze natürliche Abfall, der im Wald, auf der Wiese und im Garten entsteht, wie zum Beispiel tote Pflanzen und Bäume, vergammelte Blätter, Tierkadaver, Kot, faules Obst und vieles mehr, wird von Insekten sozusagen recycelt. Ohne Insekten würden wir im Kompost ersticken. Das ist etwas, was wir alle aus dem Biologieunterricht wissen sollten, was aber im Alltag leicht in Vergessenheit gerät. Denn meist beschäftigen wir uns kaum damit, was sich in der Natur alles im Verborgenen abspielt. Aber das sind wirklich nur zwei der zahlreichen Beispiele, bei denen die Rolle der Insekten nicht zu unterschätzen ist. Herr Marasek, woran liegt es denn, dass die Insektenarten heute so stark gefährdet sind? Sind die Ursachen für das Insektensterben bekannt? Naja, die Antwort liegt doch auf der Hand. Vor allem müssten sich die Menschen hier an die eigene Nase fassen. Denn die Hauptschuld an diesem bedauernswerten Zustand tragen wir Menschen. Einer der entscheidenden Faktoren ist eindeutig die Umweltverschmutzung und für diese ist schließlich allein der Mensch verantwortlich. Eine weitere Ursache ist die maximale Optimierung der Landwirtschaft durch Monokulturen, denn dadurch wird die Pflanzenvielfalt auf den Feldern stark eingeschränkt. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Lebensräume der Insekten immer kleiner werden. Hinzu kommt auch noch die weitgehende Industrialisierung der landwirtschaftlichen Produktion. Hier ist vor allem der Einsatz von Pestiziden und Insektiziden zur Bekämpfung von Unkraut und Schädlingen zu nennen. Das Problem ist nur, dass beide Gifte auch für viele Nützlinge tödlich sein können.